Wir stehen natürlich viel mehr auf die atomwaffenfreien Zonen. Du hast zum Schrecken gebracht. Die Rüstungsindustrie hat mehr Umsatz gemacht. Abschreckungsbomben können auch mal explodieren. Jetzt sind wir letzte Mörder, die das nicht kapieren. In der dritten Welt. Und wir kaufen so.